Kapitel 19. Nehmen, was uns gehört. Wie wir bereits gesehen haben, müssen wir, um all die Gottfakten zu erleben, aufhören, um sie zu bitten und sie stattdessen durch nehmenden Glauben ergreifen. Das ist deshalb so wichtig, weil alles, was du von Gott erbittest, in der Zukunft bleibt bis zu dem Moment, wo du es hier in deinem Leben in Empfang nimmst. Das kann früher oder später sein. Abraham musste mehr als 10 Jahre auf seinen Sohn warten. Gott entscheidet, wann er dir das, was du erbeten hast, gibt. Schließlich ist er Gott und wir müssen die biblischen Voraussetzungen erfüllen, um die Verheißungen zu empfangen. Eine davon ist Ausharren. Hebräer 6, 12 sagt, dass ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Wir sehen ganz klar, dass Geduld, was die ursprüngliche griechische Bedeutung von Standhaftigkeit und Ausharren ist, eine der Bedingungen dafür ist, die Verheißungen von Gott zu erhalten. Wenn du aufhörst zu glauben, kann es sein, dass du niemals empfängst, was Gott für dich hat. Das ist einer der Schlüssel für das Beten unter dem neuen Bund, denn wenn du betest oder bittest, um von Gott irgendwelche Gottfakten zu erhalten, werden sie sich niemals materialisieren. Du kannst um Verheißungen beten oder bitten, aber niemals um Gottfakten. Der erste Gottfakt, über den ich sprechen möchte, ist einer, den nur wenige Christen zu nehmen gelernt haben, obwohl er so klar in der Bibel geschrieben ist. Sieh dir die folgenden Verse sehr sorgfältig an, besonders im Licht des Unterschiedes zwischen Verheißungen und Gottfakten. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus, Epheser 1, 3. Hier sehen wir beide Regeln angewandt, um Gottfakten zu finden. Es ist in der Vergangenheit geschrieben, gesegnet hat, und die Worte durch Christus sind hinzugefügt. Gott hätte es nicht noch klarer machen können. Was wir hier lesen, wurde uns durch den neuen Bund gegeben. Vielleicht denkst du, du glaubst diesen Vers. Ich habe schon vor vielen Jahren gelernt, dass was du glaubst, nicht daran gemessen wird, was du sagst, sondern was du tust. Wenn du diese Schriftstelle wirklich glaubst, würdest du Gott nie wieder um seinen Segen bitten. Du würdest zu Leuten auch nie wieder sagen, Gott segne dich. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute das zu mir sagen. Wir sagen ständig zueinander, Gott segne dich, und verstehen gar nicht, was wir einander antun dadurch. Wenn Menschen zu mir sagen, Gott segne dich, sage ich meistens nichts, um ihnen Liebe und Respekt zu erweisen, und weil ich verstehe, dass sie noch nicht gelernt haben, voll im neuen Bund zu wandeln. Wenn ich Menschen aber einmal über den neuen Bund gelehrt habe, dann ersuche ich sie, diese Worte nie wieder zu mir zu sagen. Da du offensichtlich schon fast das ganze Buch gelesen hast, bitte ich dich nun, solltest du mir jemals irgendwo begegnen, bitte sage nicht zu mir, Gott segne dich. Warum ist mir das so wichtig? Die Erklärung ist sehr einfach. Gottfakten können wir in unserem Leben nur durch nehmenden Glauben erleben, was bedeutet, dass wir aufhören müssen darum zu bitten. Du musst Anspruch auf sie erheben, Gott für sie danken und dann handeln, als ob sie absolute Wahrheit wären, denn sie sind es. Solange ich Gott bitte, mich oder irgendjemand anderen zu segnen, ist es etwas, was in der Zukunft bleibt. Was ich damit schließlich sage, ist, dass er mich noch nicht gesegnet hat und ich wünschte, er würde es tun. Das verachtet das Kreuzeswerk und den neuen Bund. Kürzlich hat ein Pastor versucht, mich zu überzeugen, dass die Bibel lehre, wir sollten einander segnen. Darauf habe ich ihn herausgefordert, mir einen Beweis dafür zu liefern und mir einen Vers zu zeigen, wo uns unter dem neuen Bund gesagt wird, wir sollen einander segnen. Er konnte nur ein paar Schriftstellen aufzeigen, die meinen Punkt untermauerten. Die einzigen Male, wo wir im Neuen Testament aufgefordert werden, einander zu segnen, geschieht dies im Hinblick auf unsere Feinde in Matthäus 5 und hinsichtlich Menschen, die uns Böses tun in 1. Petrus 3, 9. Diese Schriftstellen sagen uns nicht, dass wir Gott bitten sollen, diese Leute zu segnen, sondern dass wir sie segnen sollen. Die Folgerung ist ganz klar, wir sollen denen, die es am wenigsten verdienen, das Herz und die bedingungslose Liebe des Vaters demonstrieren. Das Beispiel von Bill Gates. Ich möchte dir das an einem Beispiel demonstrieren, das sehr einfach zu verstehen ist. Zu der Zeit, in der ich dieses Buch schreibe, ist Bill Gates, der Gründer von Microsoft, der reichste Mann der Welt. Stell dir vor, ich treffe ihn irgendwo und er entscheidet, dass ich sein neuer bester Freund bin. Ich bin eine einfache Person, die nie viel Geld besaß, und lebe ein einfaches Leben. Als Bill Gates mir seine Freundschaft anbietet, gibt er mir auch seine Kreditkarte und sagt, die gehört jetzt dir, etwas Interessantes ist gerade passiert. Ich wurde gesegnet mit jeder Ressource, die Bill Gates hat. Auf dieselbe Art, wie Bill Gates mir seine Ressourcen zur Verfügung gestellt und mich in den Kreis seiner Freunde aufgenommen hat, wurden alle Segnungen der geistlichen Welt mir gegeben, weil ich in Gottes Familie aufgenommen wurde dadurch, dass ich in Christus bin. Ich gehe nach Hause in meine Wohnung und erzähle meiner Frau voller Begeisterung, dass ich der neue beste Freund des reichsten Mannes der Welt bin. Mit großem Unglauben sagt mir meine Frau Debbie, dass ich aufhören soll zu träumen und auf den Boden der Realität zurückkommen soll. Ich zeige ihr die Kreditkarte und sie fragt mich, wo hast du die gefunden? Du musst sie zurückbringen. Ich versuche sie zu überzeugen, dass Bill Gates selbst sie mir gegeben hat, weil ich sein neuer bester Freund bin. Noch immer voller Unglauben, sagt der Bee zu mir, hast du sie gestohlen, worauf ich antworte, nein, er hat sie mir gegeben. Am nächsten Tag fahre ich mit meinem Auto unaufmerksam und zu schnell. Ich verursache einen Unfall, was zur Gänze meine Schuld ist. Mein Auto ist kaputt und ich habe keine Versicherung, die mir ein neues Auto bezahlt. Ich komme nach Hause voller Scham und Schuld, weil ich weiß, dass unsere Familie dieses Auto wirklich braucht. Ich sage meiner Frau immer wieder, wie leid es mir tut. Sie sagt zu mir, wo ist jetzt dein neuer bester Freund, jetzt, wo du ihn brauchst. Ich bin gespannt, was er für dich tun wird, jetzt wo du Blödsinn gemacht hast und in Schwierigkeiten bist. Ich tue, was die meisten Christen in ihrem geistlichen Leben in ihrer Beziehung mit Gott tun. Ich rufe Bill Gates an, was das Äquivalent dafür ist, zu Gott zu beten. Als er ans Telefon geht, frage ich ihn, ob er sich an mich erinnert, seinen neuen besten Freund. Er ist ganz begeistert, dass ich mit ihm sprechen will. Entschuldigend erkläre ich das Chaos, das ich angerichtet habe. Voller Schuldgefühle, Scham und Selbstmitleid erzähle ich ihm, wie schlecht ich mich fühle. Dann bitte ich ihn in scheinbarer, aber falscher Demut, mir ein Auto zu kaufen. Ich sage ihm, dass ich ein einfacher, demütiger Mann bin und dass ein kleines, gebrauchtes Auto gut genug für mich ist. Meine Frau steht neben mir und hört genau zu, was passiert. Nachdem Bill mir zugehört hat, hängt er den Hörer auf, ohne geantwortet zu haben. Ich bin am Boden zerstört und verwirrt über seine Reaktion und denke darüber nach, ob es meine Nachlässigkeit war, die bewirkte, dass Bill so unfreundlich reagierte. Meine Frau fragt, was denn nun mit meinem neuen besten Freund geschehen ist, wo ist er, wenn ich ihn wirklich brauche? Bill ist ein paar tausend Kilometer entfernt und sitzt in seinem Wohnzimmer neben seiner Frau Melinda. Sie fragt ihn, ob das sein neuer bester Freund war. Er sagt, ja, und er ist ein sehr seltsamer Kerl. Melinda möchte wissen, worum es in dem Gespräch ging, und Bill erzählt ihr, gestern habe ich ihm meine Kreditkarte gegeben und ihm gesagt, dass sie jetzt ihm gehört. Er weigert sich, sie zu benutzen und bittet mich stattdessen um etwas, was ich ihm schon gegeben habe. Es ist mir nicht möglich, ihm noch irgendetwas mehr zu geben, als er schon von mir hat, und trotzdem bittet er mich immer noch um etwas, wovon ich ihm gesagt habe, dass er ihm gehört. Es gibt nichts mehr, was ich noch für ihn tun könnte. Nun lass uns diese Geschichte in das alltägliche Leben eines Christen übersetzen. Gott hat ganz klar in der Bibel geschrieben, er hat, was eine abgeschlossene Handlung ist, die nicht verändert werden kann, uns mit jeder einzelnen geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet in Christus Jesus. Trotzdem bitten wir Gott immer noch, uns zu segnen, oder wir sagen zueinander, Gott segne dich, was ein Widerspruch zu diesem Wort ist. Gottfakten sind Wahrheiten des neuen Bundes, die nur erlebt werden können, indem wir nehmen, was uns gehört. Sie werden in der Ferne bleiben, solange wir weiterhin um sie bitten für uns oder andere. Das ist ein Prinzip, das auf jeden einzelnen Gottfakt des neuen Bundes zutrifft. Was ich bezüglich meines kaputten Autos hätte tun sollen, war, jede Schuld und Scham zurückzuweisen, zum Autohändler zu gehen, ein Auto zu verlangen, die Kreditkarte von Bill Gates auf den Tisch zu legen, mich zu bedanken und zu gehen. Ich hätte ein nagelneues Auto gehabt. Lass mich dir erklären, wie ich das in meinem eigenen persönlichen Leben anwende. Ich danke Gott ständig und preise ihn dafür, dass er mich mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet hat in Christus Jesus. Ich erkläre kühn, dass ich erwarte, dass sich all diese Segnungen heute in meinem Leben manifestieren. Ich erwarte ihre Manifestation in meiner Gesundheit, in meinem Dienst für ihn und in meinen Beziehungen und ebenso in allen anderen Bereichen meines Lebens. Ich wandle in der Erfahrung des vollbrachten Kreuzeswerkes, weil ich aufgehört habe zu bitten und einfach nehme, was mir gehört. Wenn ich mein Auto zu Schrott fahre, das heißt, wenn ich Dinge verpfusche, mit denen ich sorgfältiger hätte umgehen sollen, komme ich kühn vor Gott im Hinblick darauf, wer ich in Christus bin. Ich erkläre weiterhin, dass ich gesegnet bin, und auch in dieser Situation hat der Segen keine andere Wahl, als sich zu manifestieren. Ich habe das Beispiel mit dem Auto verwendet, damit jeder die Bedeutung dessen verstehen kann, was ich zu sagen versuche. Bitte begrenzt Gottes Segnungen nicht auf materielle Dinge. Epheser 1, 3 sagt, dass wir gesegnet wurden mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Gottes geistliche Segnungen inkludieren unsere Versorgung, aber das ist nicht der Fokus des neuen Bundes, wie ich dir später zeigen werde. Wenn ich dies in verschiedenen Teilen der Welt lehrte, passierte mir etwas sehr Seltsames. Menschen waren so gewöhnt an religiöse Phrasen und altbündliches Denken, dass sie am Ende der Unterhaltung, wenn wir uns verabschiedeten, nicht mehr wussten, was sie sagen sollten. Ein Pastor sagte kürzlich zu mir, du möchtest nicht, dass ich Gott segne dich, sage und jetzt weiß ich nicht, wie ich mich von dir verabschieden soll. Mit einem Lächeln auf meinem Gesicht sagte ich, jeder Nicht-Christ kann das, was ist schiefgelaufen, dass wir so komisch religiös geworden sind. Ich sagte ihm, du könntest einfach auf Wiedersehen sagen, oder wenn du etwas Nettes Religiöses sagen willst, könntest du sagen, auf Wiedersehen, du gesegneter Sohn Gottes.